Heute mit dem Radiomuseum. Der unbekannte Günter Eich, Folge 3. 1956 hat Günter Eich, damals wohl schon der namhafteste Autor des Hörspiels in Deutschland, eine Reihe von Erzählungen der Weltliteratur als Hörspiele bearbeitet. Darunter auch Wilhelm Hauffs Novelle »Der junge Engländer«. Diese Bearbeitung in der Regie von Hans Rosenhauer am 9. September 1956 zum ersten und bisher einzigen Mal gesendet, ist heute im Radiomuseum noch einmal zu hören. Im südlichen Teil von Deutschland liegt das Städtchen Grünwiesel, wo ich geboren und erzogen bin. Es ist ein Städtchen, wie sie alle sind. In der Mitte ein kleiner Marktplatz mit einem Brunnen, an der Seite ein kleines altes Rathaus, umher auf dem Markte die Häuser des Friedensrichters und der angesehensten Kaufleute, und in ein paar engen Straßen wohnen die übrigen Menschen. Alles kennt sich, jedermann weiß, wie es da und dort zugeht, und wenn der Oberpfarrer oder Bürgermeister ein Gericht mehr auf der Tafel hat, so weiß es schon am Mittag die ganze Stadt. Tja, ihr könnt euch denken, wie unangenehm es für eine wohl eingerichtete Stadt wie Grünwiesel gewesen sein musste, als ein Mann dorthin zog, von dem niemand wusste, woher er kam, was er wollte, von was er lebte. Der Bürgermeister hatte seinen Pass zwar gesehen und untersucht, aber in einer Gesellschaft bei Doktors äußerte er: Ja, der Pass ist richtig visiert. Von Berlin bis Grünwiesel. Aber, da steckt doch was dahinter. Ja. Der Mann sieht verdächtig aus. Mhm. Wenn Sie das sagen, Herr Bürgermeister, Sie müssen es ja wissen. Und Sie, Frau Bürgermeisterin, haben sowas im Gefühl. Ach, auf meine Gefühle kann ich mich verlassen wie auf sonst nichts in der Welt, gell? Ja, kein Wunder, dass von da an der Fremde als eine verdächtige Person angesehen wurde. Und seinen Lebenswandel konnte niemanden von dieser Meinung abbringen. Der fremde Mann mietete sich für einige Goldstücke ein ganzes Haus, das bisher öde gestanden, ließ einen ganzen Wagen voll sonderbarer Gerätschaften wie Öfen, Kunstherde, große Tiegel und dergleichen hineinschaffen und lebte von da an ganz für sich allein. Ja, er kochte sich sogar selbst und keine menschliche Seele kam in sein Haus als ein alter Mann aus Grünwiesel, der ihm seine Einkäufe in Brot, Fleisch und Gemüse besorgen musste. Doch auch dieser durfte nur in den Flur des Hauses kommen. Dort nahm der fremde Herr das Gekaufte in Empfang. Ich war damals 10 Jahre, als der Mann in meine Vaterstadt einzog. Und ich kann mir noch heute, als wäre es gestern geschehen, die Unruhe denken, die er im Städtchen verursachte. Hat ihn in all den Wochen, seit er hier ist, schon einer auf der Kegelbahn gesehen? Nein, ja, wenn doch nur seinem Pfeifchen wäre, dass er ins Wirtshaus käme. Ja, richtig, ja. Zum Gespräch über die neueste Zeitungsnachricht zum Beispiel. Ja, oder über die Belange der Stadt, in der er wohnt. Ja. Ich habe ihn uns ausgeladen. Und ich schon dreimal. Und wenn er zum Herrn Bürgermeister und zum Herrn Oberpfarrer nicht kommt, wie soll da unser einer hoffen, Lisbeth? Verrückt, ist er verrückt? Nein. Ein Freimaurer, möchte ich denken. Ach was, ein Zauberer, ein Hexenmeister. Naja, alles zusammen und von jedem etwas. Ein Mann gehört ins Wirtshaus. Ha? Das höre ich heute von der Meinische zum ersten Mal. Nein. Ich meine doch, ich wollte sagen, ein fremder Mann, gell? Oh, nein. Ich wurde 18 und 20 Jahre alt. Die Zeit ging über den Doktor, den Oberpfarrer und den Bürgermeister dahin. Aber noch immer hieß der Mann in der Stadt der fremde Mann oder noch häufiger der fremde Herr. Was ihn betraf, so schien es mir immer, als wären nur einige Augenblicke dahingegangen. Da begab sich eines Tages, dass Leute mit fremden Tieren in die Stadt kamen. Es ist dieses hergelaufenes Gesindel, das ein Kamel hat, welches sich verbeugen kann, einen Bären, welcher tanzt, einige Hunde und Affen, die in menschlichen Kleidern komisch genug aussehen und allerlei Künste machen. Die Truppe aber, die sich diesmal in Grünwiesel sehen ließ, zeichnete sich durch einen ungeheuren Orang-Utang aus, der beinahe Menschengröße hatte, auf 2 Beinen ging und allerlei Künste zu machen verstand. Diese Hunds- und Affenkomödie kam auch vor das Haus des fremden Herrn. Er erschien, als die Trommeln und Pfeifen ertönten, zu Beginn ganz unwillig hinter den dunklen, von Alter angelaufenen Fenstern. Bald aber wurde er freundlicher, schaute zu jedermanns Verwunderung zum Fenster hinaus und lachte herzlich über die Künste des Orang-Utangs. Ja, er gab für den Spaß ein so großes Silberstück, dass die ganze Stadt davon sprach. Am anderen Morgen zog die Tierbande weiter. Kaum aber waren sie einige Stunden zum Tor hinaus, so schickte der fremde Herr auf die Post, verlangte zur großen Verwunderung des Postmeisters einige Wagen und extra Post und fuhr zu demselben Tor hinaus den Weg hin, den die Tiere genommen hatten. Das ganze Städtchen ärgerte sich, dass man nicht erfahren konnte, wohin er gereist sei. Es war schon Nacht, als der fremde Herr wieder im Wagen vor dem Tore ankam. Es saß aber noch eine Person im Wagen, die den Hut tief ins Gesicht gedrückt und um Mund und Ohren ein seidenes Tuch gebunden hatte. Der Torschreiber hielt es für seine Pflicht, diesen anderen Fremden anzureden. Wenn ich euer Ehre um den Pass ersuchen dürfte. Passeport, euer Ehre, wie es auf Französisch genannt wird. Oder Passport, wie es im Englischen heißt. Es ist mein Neffe, Herr Torwart. Und er versteht bis dato nur wenig Deutsch. Und auch in seiner Sprache nur die Mundart seiner Gegend. Ja. Er hat in seiner Mundart soeben etwas darüber geflucht, dass wir hier aufgehalten werden. Ja. Wann es deren Neffe ist, so kann der ja wohl ohne Pass hereinkommen, gell? Er wird wohl ohne Zweifel bei Ihnen wohnen, ha? Allerdings. Wahrscheinlich hält er sich einige Zeit hier auf. Dann. Na, dann fahre euer Gnade nur zu, gell? Der Bürgermeister und die ganze Stadt waren nicht sehr zufrieden mit dem Torschreiber. Er hätte doch wenigstens einige Worte von der Sprache des Neffen sich merken sollen. Daraus hätte man dann leicht erfahren können, wes Landeskinder er und der Onkel wären. Also Französisch? Französisch war das nicht. So. Ja. Und auch nicht Italienisch? Na, denn wenn ich sage, dass das Französische wie von den reichen Damen, ne, gell, klingt, Bonjour, dann sage ich, das Italienisch ist wie von den Vögeln auf den Bäumen. La Primavera, Signorina. Ah ja, und das Polnische wiederum wie Kies. Ohne die Fies. Ja. Und was der Fremde sagte? Ja, das klang wie nix. Wie nix? Wie nix kann doch gar nix klingen. Ja, oder wie Gottem. Gottem? Ja, das ist so eine Wendung aus dem Englischen, euer Ehren. Und wenn auch sonst nichts drauf schließen lässt, so möchte ich doch meinen, dass... Ja, so half der Torschreiber sich selbst aus der Not und dem jungen Mann zu einem Namen. Denn man sprach jetzt nur mehr von dem jungen Engländer im Städtchen. Aber auch der junge Engländer wurde nicht sichtbar, weder auf der Kegelbahn noch im Bierkeller. Wohl aber gab er den Leuten auf andere Weise viel zu schaffen. Es begab sich nämlich oft, dass von dem sonst so stillen Hause des fremden Herrn ein schreckliches Geschrei und ein Lärm ausging, dass die Leute haufenweise vor dem Hause stehen blieben und hinaufsahen. Da sahen sie den jungen Engländer, angetan mit einem grünen Frack und roten Beinkleidern, mit struppigem Haar und schrecklicher Miene, unglaublich schnell an den Fenstern hin und her durch alle Zimmer laufen. Der fremde Herr lief ihm in einem roten Schlafrock eine Hetzpeitsche in der Hand nach, verfehlte ihn oft, aber einige Male kam es doch den Leuten auf der Straße vor, als müsse er den Jungen erreicht haben, denn man hörte klägliche Angsttöne und klatschende Peitschenhiebe die Menge. An dieser grausamen Behandlung des jungen Mannes nahmen die Frauen des Städtchens so lebhaften Anteil, dass sie endlich den Bürgermeister dazu bewogen, einen Schritt in der Sache zu tun. Der Bürgermeister schrieb dem fremden Herrn ein Billett, worin er ihm die unglimpfliche Behandlung seines Neffen in ziemlich derben Ausdrücken vorwarf und ihm drohte, wenn noch einmal solche Szenen vorfielen, den jungen Mann unter seinen besonderen Schutz zu nehmen. Wer aber war mehr erstaunt als der Bürgermeister, wie er den Fremden selbst zum ersten Mal seit 10 Jahren bei sich eintreten sah? Euer Gnaden schrieben mir ein Billett. Ja. Wollen euer Ehren bitte vorerst ein bisschen Platz nehmen? Das Billett behandelt meinen Neffen, beziehungsweise die Behandlung meines Neffen. Ja, ganz richtig. Euer Ehren müssen verstehen, dass ich bei nachdrücklicher Beschwerde der Einwohnerschaft als ihr Haupt die Verpflichtung habe... Ich verstehe durchaus. Dankeschön. Wollen mich euer Ehren nur als den Kopf eines Wesens ansehen, dessen Rumpf ich ja eigentlich gar nicht bin. Durchaus, durchaus. Dankeschön. Dieser Rumpf aber ist es, der... Tja, wie soll ich das sagen? Der durch die Ungewöhnlichkeit der Ereignisse, beziehungsweise der Töne in Ihrem Haus, etwas beunruhigt ist. Tja. Euer Gnaden müssen auch mich verstehen. Ein besonderer Auftrag der Eltern des Jünglings, der mir zur Erziehung anvertraut wurde, zwingt mich so ungewöhnlich vorzugehen. So. Ja, der Jüngling soll das Deutsche schneller lernen und ist, wie es oft geht, gerade für das Deutsche ungelehrig. Aha. Das ist aber ein sehr undankbarer Auftrag, euer Ehren. So müssen mich euer Gnaden recht verstehen, wenn ich die Peitsche manchmal zu Hilfe nehme. Ja, ja, ja, da verstehe ich Sie ganz recht. Nur umso mehr, als er sonst ein kluger, anstelliger Junge ist, den ich recht bald in die Gesellschaft von Grünwiesel einzuführen gedenke. Ah. Durch diese Bemerkung hatte der Fremde den Bürgermeister vollends gewonnen. Er empfahl ihm zum Abschied nur Maß in dem Gebrauch der Peitsche und erzählte abends im Bierkeller, dass er selten einen so gut unterrichteten und artigen Mann gefunden habe als den Fremden. Es sei nur schade, dass er so wenig in Gesellschaft käme. Doch wenn der Neffe erst ein wenig Deutsch spreche, würde er die Zirkel des Städtchens schon öfter besuchen. Diese Bemerkung des Bürgermeisters wiederum änderte die Meinung von ganz Grünwiesel. Man hielt den Neffen fortan für einen artigen Mann, sehnte sich nach seiner näheren Bekanntschaft und fand es ganz in der Ordnung, wenn hier und da in dem öden Haus ein grässliches Geschrei ertönte. Ja, er gibt dem Neffen Unterricht in der deutschen Sprachlehre, sagten die Grünwieseler und blieben nicht mehr stehen. Nach einem Vierteljahr ungefähr schien der Unterricht im Deutschen beendet, denn der Onkel ging jetzt um eine Stufe weiter. Es lebte ein etwas gebrechlicher Franzose in der Stadt, der den jungen Leuten Unterricht im Tanzen gab. Diesen ließ der Fremde zu sich rufen. Es gab, wie der Franzose unter der Hand versicherte, auf der Welt nichts so Sonderbares wie diese Tanzstunden. Ja, also, der Neffe ist ein großer, ziemlich schlanker junger Mann und er erscheint gewöhnlich in einem roten Frack, sehr schön frisiert, in grünen, weiten Beinkleidern und glacierten Handschuhen. No. Er spricht nur wenig mit fremden Akzent. Man kann ihn sehr gut verstehen. So gut wie mich. Er ist doch jedes Mal zu Beginn sehr artig und anstellig, verfällt aber dann plötzlich in die höchsten Sprünge, sodass ich nur mehr an den Wänden emporschauen kann. Er tanzt die kühnsten Touren, wobei er Entrechat macht, das mir Hören und Sehen vergeht. Will ich ihn aber dann zurechtweisen, wie es ja meine Pflicht ist, so zieht er die Tanzschuhe von den Füßen und wirft sie mir an den Kopf. Zum Glück fährt jedes Mal bei solchem Lärm der Onkel in einem weiten roten Schlafrock eine Mütze von Goldpapier auf den Kopf aus seinem Zimmer heraus und lässt die Peitsche unsanft auf seinen Neffen niederfallen. Der Neffe fängt dann schrecklich an zu schreien, springt auf die Tische und die hohen Kommoden, ja selbst an den Kreuzstöcken der Fenster hinauf. Aber der Onkel lässt sich nicht irre machen. Er fasst ihn am Bein, zerrt ihn herab, schlägt wieder zu und zieht ihm dann mit einer Schnalle die Halsbinde feste. Sofort wird er manierlich und die Tanzstunde geht ohne Störung weiter. Als aber der Tanzmeister den Neffen so weit gebracht hatte, dass man Musik zu der Stunde nehmen konnte, da war der Neffe wie umgewandelt. Der Tanzmeister stellte nun die Dame dar. Also stellen Sie sich vor, bitte, stellen Sie sich vor, der fremde Herr lässt mir noch einen weiten seidenen Frauenrock und einen breiten ostindischen Schal anziehen. Der Neffe fordert mich auf und fängt nun an, mit mir zu tanzen und zu walzen. Er ist ein unermüdlicher, ein rasender Tänzer, muss ich sagen. Ob ich auch ächze und schreie und mein Alter ins Treffen führe, er lässt mich nicht aus seinen Armen, bis ich ermattet umsinke oder bis dem Stadtmusikus der Arm an der Geige glücklich lahm wird. Ich muss sagen, dass mich diese Tanzstunden also fast unter den Boden bringen. Aber nehme ich es mir auch noch so fest vor, dass ich dieses öde Haus nicht mehr betrete. Ein Taler jedes Mal und ein Glas guter Rotwein. Tja. Die Leute in Grünwiesel sahen die Sache ganz anders an als der Tanzmeister. Sie fanden, dass der junge Mann viel Anlage zum Gesellschaftlichen habe, und die Frauenzimmer im Städtchen freuten sich, bei dem großen Mangel an Herren einen so flinken Tänzer für den Winter zu bekommen. Eines Morgens berichteten die Mägde, die vom Markte heimkehrten, ihren Herrschaften ein wunderbares Ereignis. Vor dem öden Hause sei ein prächtiger Galawagen gestanden, mit schönen Pferden bespannt, und ein Bedienter in reicher Livree habe den Schlag gehalten. Da sei die Tür des alten Hauses aufgegangen und zwei schön gekleidete Herren herausgetreten, von wo der eine, der Fremde, und der andere wahrscheinlich der junge Herr gewesen, der so schwer Deutsch gelernt habe und so rasend tanze. Die beiden seien auf den Wagen gestiegen, der Bediente hinten aufs Brett gesprungen und der Wagen, man stelle sich vor, sei geradezu auf des Bürgermeisters Haus zugefahren. Als die Frauen das von ihren Mägden hörten, rissen sie eilends die Küchenschürzen und die etwas unsauberen Hauben ab und versetzten sich in Staat. Ja, es ist nichts gewisser, als dass der Fremde jetzt seine Neffen in die Welt einführt. Doch, das Narrestübe. Wann er auch seit 10 Jahren nicht so artig war, seinen Fuß in unser Haus zu setzen. Aber, also, wegen des Neffen sei es ihm verziehen. Ja, nicht? Ja. Er soll ein so charmanter Mann sein. Ja, ja. Ja. Ach, dass meine Elsbeth nur manierlich aussieht, wenn der Fremde kommt und sich grad hält. Ja, und mein Eduard, mein Guter, der wird auch schon 70. Ach, ja, es wird Zeit, dass er endlich eine bessere Aussprache annimmt, als er es gewöhnlich tut. Hm. Der Neffe hat das Deutsche mit solchen Strapazen erlernt. Er soll es bei mir auch nicht verlernen, wann er in unser Haus kommt. Gell? Die klugen Frauen im Städtchen hatten nicht Unrecht getan. Denn nach der Reihe fuhr der fremde Herr mit seinem Neffen umher, sich und ihn der Gewogenheit der Grünwieseler Familien zu empfehlen. Man war aber auch ganz erfüllt von den beiden Fremden und bedauerte sehr, nicht schon früher diese angenehme Bekanntschaft gemacht zu haben. Der Oheim zeigte sich als ein würdiger, sehr vernünftiger Mann, der zwar bei allem, was er sagte, ein wenig lächelte, so dass man nicht gewiss war, wie weit es ihm auch ernst sei, aber er sprach doch über das Wetter, über die Gegend, über das Sommervergnügen auf dem Keller am Berg, so klug und so durchdacht, dass jedermann davon bezaubert war. Aber der Neffe, er bezauberte alles, er gewann alle Herzen für sich. Man konnte zwar, was sein Äußeres betraf, sein Gesicht nicht eigentlich schön nennen, auch machte er zuweilen allerlei sonderbare Grimassen, aber dennoch fand man den Schnitt seiner Züge ungemein interessant. Und es konnte nichts Beweglicheres, Gewandteres geben als seine Gestalt. Seine Kleidung war den Grünwieselern zwar etwas ungewohnt, aber alles stand ihm trefflich. Er fuhr mit großer Lebendigkeit im Zimmer umher, warf sich hier in ein Sofa, dort in einen Lehnstuhl und streckte die Beine von sich. Aber was man bei einem anderen jungen Mann als höchst unschicklich empfunden hätte, galt bei dem Neffen als Genialität. Er ist eben Ausländer. So sind sie alle. Ja, ja. Ein Ausländer kann sich aufs Kanapé legen und einschlafen, während 10 Damen keinen Platz haben, wo er rumstehen müsse. Ja, ja, ja. Einem Ausländer kann man doch sowas gar nicht übel nehmen. Ich sehe mir ihn vollkommen zu, meine Gute. Er kennt eben die Gebräuche hier nicht. Ach Gott, nein, man kann ihm wirklich gar nichts übel nehmen. Ja, beim besten Willen nicht. So war der Neffe in die Welt eingeführt und ganz Grünwiesel sprach immer wieder von diesem Ereignis. Der fremde Herr blieb aber dabei nicht stehen. Er schien seine Denk- und Lebensart vollkommen geändert zu haben. Nachmittags ging er mit dem Neffen hinaus in den Felsenkeller am Berg, wo die vornehmen Herren Bier tranken. Der Neffe zeigte sich dort als ein flinker Meister im Spiel, denn er warf nie unter 5 oder 6. Nur hier und da schien ein sonderbarer Geist über ihn zu kommen. Heute, meine Herren, heute fiel es ihm doch ein, dass er feilschnell mit der Kugel hinaus und unter die Kirche neu fuhr und dort allerhand tolle Rumor anrichtete, wie man sich leicht denken kann. Oder wenn er den Kranz oder König geworfen, ja, steht er plötzlich auf seinem schön frisierten Haar und streckt die Beine in die Höhe. Ja, ja, ja, die Jugend. Unlängst, als der Wagen des Schulrats vorbeifuhr, da saß er doch, ehe man sich's versah, oben auf dem Kutscheschimmel und schnitt Grimasse ran. Ich weiß nicht, ob die Herren zugegen waren. Nee, nee, nee. Also da fuhr er ein Stückchen mit und kam dann wieder, als wäre nichts geschehen, zur Gesellschaft zurück. Ja, ja, wer kennt sie nicht, die Jugendstreiche? Beneidenswert. Mir ist er ja auch trotz all seiner Streiche ans Herz gewachsen. Jugend will ewig ihr Recht. Ja, ja, es ist wahr. Der Junge erinnert einem an die eigene Blüte. Ein ganz herzerwärmender Spring ins Feld. Das ist mir lieber als unter Höflichkeit schon früh verborgene Ränke. Ja, ja, ein wirklich wahres Wort, Herr Oberpfarrer. Ja, ja, ja. Es gab aber auch Zeiten, wo sich die guten Grünwieseler nicht wenig über ihn ärgerten und dennoch nichts zu sagen wagten, weil der junge Mann allgemein als Muster von Bildung und Verstand galt. Der fremde Herr pflegte nämlich mit seinem Neffen jetzt auch noch abends in den Goldenen Hirschen, das Wirtshaus des Städtchens, zu kommen. Und obwohl der Neffe doch noch ein ganz junger Mensch war, tat er da schon ganz wie ein Alter, setzte sich hinter sein Glas, tat eine ungeheure Brille aus der Westentasche und zog außerdem eine gewaltige Pfeife hervor. Dann zündete er sie an und dampfte unter allen am ärgsten. Wurde nun über die Zeitung, über Krieg und Frieden gesprochen, gab der Doktor diese Meinung, der Bürgermeister jene, und waren die anderen Herren ganz erstaunt über so tiefe politische Kenntnisse, so konnte es dem Neffen plötzlich einfallen, ganz anderer Meinung zu sein. Er schlug dann mit der Faust auf den Tisch und gab den Herren nicht undeutlich zu verstehen, dass sie von alledem nichts verstünden und dass er diese Sachen ganz anders gehört habe und seine Einsicht in jeder Beziehung tiefgehender sei. Dann gab er eben diese Einsicht in seinem noch immer leicht gebrochenen Deutsch preis und alle fanden sie zum großen Ärger des Bürgermeisters ganz trefflich. Denn er musste ja als Ausländer alles besser wissen. Man hatte bisher in Grünwiesel beinahe jeden Abend Karten gespielt, die Partie um einen halben Kreuzer. Das fand nun der Neffe erbärmlich, setzte Kronen, Taler und Dukaten, behauptete, kein einziger spiele so fein wie er und söhnte die beleidigten Herren gewöhnlich erst dadurch wieder aus, dass er ungeheure Summen an sie verlor. Und sie machten sich auch gar kein Gewissen darauf, ihm recht viel Geld abzunehmen. Er ist ja ein Engländer, also von Hause aus reicht, sagten sie und schoben die Dukaten in ihre Taschen. Der fremde Herr pflegte im Verlauf solcher Szenen den Bürgermeister und die anderen Männer sehr um Entschuldigung zu bitten wegen der Ungezogenheit seines Neffen. Er ist jung, wie euer Ehren und die ehrenwerten Herren selbst ja so richtig erwähnten. Und er ist ein Ausländer. Aber was könnte man von einem, der ein Ausländer und noch dazu ein junger Ausländer ist, anderes erwarten? Aber dieses so ohne große Worte zu akzeptieren, das habe ich selten gesehen, soweit ich auch kam. Und ich muss es den Grünwieselern hoch anrechnen. Tja, noch ein Gläschen, meine Herren, und lassen Sie die nächste Runde, da sie ja auf mein Vergnügen geht, auch auf meine Rechnung gehen. So kam der Neffe durch alles, was er tat, in ungeheures Ansehen. Seit Menschengedenken erinnerte man sich nicht, einen jungen Mann dieser Art in Grünwiesel gesehen zu haben. Dabei konnte auch beim besten Willen niemand sagen, dass er irgendetwas gelernt hätte, außer etwa tanzen. Latein und Griechisch waren ihm, wie man zu sagen pflegt, böhmische Dörfer. Er hatte, von Klopstock angefangen, nichts gelesen und nichts studiert. Und der Oberpfarrer schüttelte oft bedenklich den Kopf über die rohe Unwissenheit des jungen Mannes. Aber dennoch fand man alles trefflich, was er tat oder sagte. Und er war auch so unverschämt, immer recht haben zu wollen. Das Ende jeder seiner Reden war: Ich verstehe das besser. So kam der Winter heran und jetzt erst trat der Neffe mit noch größerer Glorie auf. Man fand jede Gesellschaft langweilig, wo er nicht zugegen war. Man gähnte, wenn ein vernünftiger Mann etwas sagte. Wenn aber der Neffe selbst das törichste Zeug in gebrochenem Deutsch vorbrachte, war alles Ohr. Es fand sich jetzt übrigens, dass der vortreffliche junge Mann auch ein Dichter war und nicht leicht verging ein Abend, an welchem man nicht einiges Papier aus der Tasche zog und der Gesellschaft seine Sonette vorlas. Es gab zwar einige Leute, die von dem einen Teil dieser Dichtungen behaupteten, sie seien schlecht und es fehle ihnen bei allem Reim und gutem Klang der innere Sinn, und einen anderen Teil wollten sie schon irgendwo gedruckt gelesen haben. Aber der Neffe ließ sich nicht irre machen. Er las und las, machte, wenn nötig, auf die Schönheit der Verse aufmerksam und jedes Mal erfolgte rauschender Beifall. Sein Triumph aber waren die Grünwieseler Bälle. Ach, ist der goldig. Ich gucke sie doch mal. Ja, keiner tanzt so schnell und anhaltend wie er. Ja. Und keiner macht so kühne und so ungemein zierliche Sprünge. und dabei kleidet ihn sein Onkel auch wirklich arschfrech. Ja, ja, ja. Und immer nach der neuesten Mode. Ja, aber ich finde, etwas lose hängt der Frack ja herab. Oh. Hey? Aber das ist sicherlich eben der letzte ausländische Geschmack, den wir ja sonst nie erfahren würden. Noch eh. Und ja. Kleidet ihn doch so goldig. Eben dieses Lässige verbürscht ja das Wahre. Ja, ja, ja, ja. Auch in der Bewegung. Ja, ja. Diese neue Art des Auftretens bringt einen frischen Wind in unsere Gesellschaft. Ein Gott sei Dank, ja, wir nötig. Ja, sehen Sie doch bloß mal. Ey, was? Sehen Sie doch bloß mal. Ja. Jetzt nimmt er doch tatsächlich, ohne viel zu fragen, die erste beste Dame bei der Hand und stellt sich mit ihr oben an. Er macht doch alles, wie es ihm gefällt. Ganz bezaubernd, wirklich. Das größte Vergnügen schien ein solcher Ball dem fremden Herrn zu gewähren. Er verwandte kein Auge von dem Neffen, lächelte immer aufs Freundlichste. Und wenn alle Welt herbeiströmte, um ihm über den anständigen, so wohlerzogenen Jüngling Lobsprüche zu erteilen, so konnte er sich vor Freude nicht fassen. Er brach dann in ein fröhliches Gelächter aus. Die Grünwieseler schrieben diese Ausbrüche von Freude dem Stolz und der großen Liebe zu seinem Neffen zu und fanden das ganz in Ordnung. Doch hier und da musste er auch sein väterliches Ansehen gegen den Neffen anwenden, denn mitten in den zierlichsten und schwierigsten Tänzen konnte es dem jungen Mann einfallen, mit einem kühnen Sprung auf die Tribüne zu setzen, dem Organisten den Kontrabass aus der Hand zu reißen und schrecklich darauf herumzukratzen. Oder er wechselte auf einmal und tanzte auf den Händen. Dann pflegte ihn der Onkel zur Seite zu nehmen, machte ihm dort ernstliche Vorwürfe und zog ihm die Halsbinde fester an, dass er wieder ganz gesittet wurde. So betrug sich der Neffe in Gesellschaft. Wie es aber mit den Sitten zu geschehen pflegt, die Schlechten verbreiten sich immer leichter als die Guten. Eine neue, auffallende Mode hat von jeher etwas Ansteckendes für junge Leute, die über sich und die Welt noch nicht nachgedacht haben. Und den Grünwiesel war es nicht anders. Als nämlich die junge Welt sah, wie der Neffe mit seinem linkischen Wesen, mit seinem rohen Lachen und Schwatzen und seinen groben Antworten gegen Ältere eher geschätzt als getadelt wurde, ja, dass man dieses alles sogar sehr geistreich finde, dachte man bei sich, es ist mir ja ein leichtes, auch ein solch geistreicher Schlingel zu sein. Sie waren sonst fleißige und geschickte junge Leute gewesen. Ja, aber jetzt? Wenn ich Ihnen sage, dass mein Eduard die Bücher liegen lässt und sich auf Straße und Plätze herumtreibt, ach, ich möchte nicht beschreiben, wo überall ich ihn schon angetroffen habe. Und das der Sohn des Bäschermeisters, der ein leuchtendes Beispiel sein sollte. Ah, ja. Ja, ja. Ja, und unsere Elsbeth? Unsere Elsbeth, die sonst so artig und höflich gegen jedermann war und überhaupt nicht sprach, ehe man sie fragte? Ja. Herr Bürgermeister, die gibt seit kurzem Antworten. Antworten, sage ich Ihnen, Bürgermeister, dass einem schwindelig wird. Es ist nicht möglich. Mhm. Mein Eduard steht ja in der Reihe mit den Männern und schwätzt mit. Und lacht mir unter die Nase, wenn ich ihn zurechtweisen möchte. Obwohl doch gerade ja Eduard, wie ich ihn kenne, einen solchen Abscheu hat gegen rohes und gemeines Wesen. Nicht wahr? Jetzt singt er schlechte Lieder. Raucht aus seiner ungeheuren Pfeife Tabak. Treibt sich in der Kneipe herum. Und obwohl er ganz gut sieht, hat er sich einen Haufen ungeheure Brille verschafft, die er mit Stolz auf der Nase trägt. Herr Bürgermeister, Sie müssen sich beruhigen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Zu Haus. Da legt er sich gestiefelt und gespannt aufs Kanapee, ja, und schaukelt sich in noch so guter Gesellschaft auf dem Stuhl herum. Oder stützt die Backe in beide Fäuste und die Ellbogen auf dem Tisch. Ja, mit unserer Elsbeth wird es auch bald soweit sein. Umsonst erklären meine Frau und ich, wie töricht, wie unschicklich das alles ist. Und die meine nicht minder. Und dann erst bei einem Mädchen. Ja, ja. Mein Sohn Eduard beruft sich ja auf das Beispiel des Neffen. Ja, ja. Und wenn ich sage, dass man dem Neffen als einem jungen Ausländer gewisse grobe Sitten verzeihen müsse, mein Sohn behauptet das Recht, ebenso auf geistreiche Weise ungezogen zu sein. Ja, ja, dasselbe höre ich auch vom Sohn des Apothekers. Na, und die Pastorskinder da? Das ist kein Trost für mich als Bäschermeister. Ja, ja, ein Jammer ist es. Ja, ja. Aber die Freude der jungen Leute an ihrem rohen, ungebundenen Leben dauerte nicht lange. Denn der folgende Vorfall veränderte plötzlich die ganze Lage. Ein großes Konzert, teils von den Stadtmusikanten, teils von geschickten Musikfreunden in Grünwiesel aufgeführt, sollte die Wintervergnügungen beschließen. Da äußerte der fremde Herr, dass zwar das Konzert auf diese Art ganz ausgezeichnet werden würde, es fehle aber offenbar an einem Duett. Ein Duett müsse in jedem guten Konzert notwendigerweise vorkommen. Man war etwas betreten über diese Äußerung. Die jüngste Tochter des Bürgermeisters sang zwar wie eine Nachtigall, aber wo einen Herrn herbekommen, der mit ihr ein Duett singen könnte? Man wollte schließlich und endlich auf den alten Organisten verfallen, der einstmals einen trefflichen Bass gesungen hatte. Da behauptete der Fremde plötzlich, dies alles sei nicht nötig, weil sein Neffe nämlich ganz ausgezeichnet singe. Man war nicht wenig erstaunt über diese neue, hervorragende Eigenschaft des jungen Mannes. Er musste zur Probe etwas singen und einige sonderbare Manieren abgerechnet, die man für Englisch hielt, sang er wie ein Engel. So wurde also in aller Eile das Konzert einstudiert und der Abend kam heran, an welchem die Ohren der Grünwieseler durch das Konzert erquickt werden sollten. Der fremde Herr konnte leider dem Triumph des Neffen nicht beiwohnen, weil er im letzten Augenblick krank wurde. Er gab aber dem Bürgermeister, der ihn eine Stunde vor dem großen Fest noch besuchte, einige Maßregeln über seinen Neffen auf. Er ist ja eine herzensgute Seele, wie euer Gnaden wissen, ja, aber hier und da fällt er, wie euer Gnaden ebenfalls bekannt ist, in allerlei sonderbare Gedanken und fängt dann tolles Zeug an. Och, ich glaube, die Feierlichkeit der Stunde... Ja, ich kenne ihn und weiß nicht, ob ihn die Feierlichkeit der Stunde davon abhalten wird. Ich muss allerdings zu seiner Ehre sagen, dass dies alles nicht geistiger Mutwille ist, sondern es ist körperlich, es liegt ganz in seiner Natur. Ja, und die Natur muss man ja auch respektieren. Wollen Sie, Herr Bürgermeister, wenn mein Neffe etwa auf den sonderbaren Gedanken verfiele, dass er sich auf das Notenpult setzen und den Kontrabass plötzlich durchaus streichen wolle und was derlei Ideen, die ihm leicht kommen, mehr sind? Ich will alles tun, was euer Ehren wünscht. Wollen Sie ihm dann nur seine hohe Halsbinde etwas lockern? Ja. Oder... wenn es auch da nicht besser wird, ihm diese Halsbinde ganz ausziehen. Ja, Sie werden sehen, wie artig und manierlich er dann wird und wie sein wahres Wesen sich wieder äußern kann. Ich bin überzeugt davon. Und ich danke euer Ehren für das große Zutrauen. Der Konzertsaal war gedrängt voll, denn ganz Grünwiesel und die Umgegend hatten sich eingefunden. Alle Jäger, Pfarrer, Amtleute, Landwirte und dergleichen waren aus dem Umkreis von 3 und mehr Stunden mit zahlreicher Familie herbeigeströmt, um den seltenen Genuss mit den Grünwieselern zu teilen. Es war ein Gesumme wie in einem großen Bienenkorb, bis die Musik einsetzte und alles im Augenblick verstummte. Die Stadtmusikanten hielten sich vortrefflich. Nach ihnen trat der Bürgermeister auf, der das Violoncello spielte, begleitet von dem Apotheker, der die Flöte blies. Nach diesem sang der Organist eine Bassarie mit allgemeinem Beifall, und auch der Doktor wurde nicht wenig beklatscht, als er sich auf dem Fagott hören ließ. Die erste Abteilung des Konzerts war nun vorbei. Jetzt bin ich doch begierig, wie der junge Fremde sich mit der Bürgermeisterstochter im Duett vernehmen lässt. Ja, soll er nicht singen wie eine Nachtigall? Na ja. Du, der wird die kleine Annette bei Weitem überflügeln. Ich bin deshalb ganz froh, dass es nicht unsere Elsbeth ist. Aber wenn er so prächtig singt, wie die Knöpfe an seinem blauen Frack glühen. So prächtig singt er, sei gewiss, Friedrich. Doch ja, er versieht doch immer wieder zu überraschen. Oder hat er uns schon einmal enttäuscht? Du! Was denn? Jetzt hat er sich doch tatsächlich, ohne viel zu fragen, in dem prächtigen Lehnstuhl niedergelassen, der für die Gräfin Peppenhausen aus Sommersfelden aufgestellt wurde. Ein starkes Stück. Ach, wieso? Er hat doch recht. Denn wer viel fragt, sagt schon ein altes deutsches Sprichwort, der geht weit irre. Und wenn die Gräfin jetzt käme, welche Blamage sie als Ehrengast. Und der Neffe, ist der vielleicht keiner? Der Ehrengast, von dem zuletzt die Rede war, der junge Neffe nämlich, streckte die Beine inzwischen weit von sich, schaute jedermann durch ein großes Perspektiv an, das er noch außer seiner Brille gebrauchte, und spielte mit einem großen weißen Pudel, den er trotz des Verbotes, Hunde in das Konzert mitzunehmen, in den Saal geführt hatte. Während des herrlichen Spiels des Bürgermeisters, während des Organisten trefflicher Bassarie, ja sogar während der Doktor auf dem Fagott fantasierte, ließ der Neffe die ganze Zeit über den Pudel kleine Kunststücke vollführen, lachte laut auf, wenn sie gelangen, und versuchte, während alle übrigen Gäste den Atem anhielten und dem Konzert lauschten, ganz laut mit seinem Nachbarn zu schwatzen. Alle, die von auswärts gekommen waren und ihn nicht kannten, wunderten sich deshalb über die absonderlichen Sitten des jungen Herrn. Aber sein blauer Frack nahm sich vortrefflich gegen den roten Damast des Lehnstuhls aus. Und als die Gräfin, für welche dieser Stuhl vorbereitet war, kurz vor Beginn der zweiten Abteilung erschien, machte er auch nicht die geringste Miene aufzustehen und setzte sich im Gegenteil noch bequemer. Und niemand wagte es, dem jungen Mann etwas zu sagen, während die vornehme Frau sich auf einen ganz gemeinen Strohsessel mitten unter die anderen Frauen des Städtchens setzen musste. Sie soll sich nicht wenig darüber geärgert haben. Aber nun sollte die zweite Abteilung des Konzerts beginnen. Die Stadtmusikanten hatten etwas Weniges zur Einführung aufgespielt und nun trat der Bürgermeister mit seiner Tochter zu dem jungen Mann. Aber ich glaube, der Herr Bürgermeister erzählt uns als Nächstbeteiligter selbst, was jetzt geschah. Ah ja. Ich trat also mit meiner Tochter zu dem jungen Mann und reichte ihm sein Noteblatt und sprach: Monsieur, wäre es Ihnen jetzt gefällig, ein Duetto zu singen? Ich sagte das mit äußerster Höflichkeit. Und selbst meine Tochter verneigte sich so ein bisschen, was gar nicht ihr Sach gewesen wäre. Da begann der junge Mann aber plötzlich zu lachen und fletschte seine Zähne. Er sprang auf und wir folgten ihm ans Notenpult. Die ganze Gesellschaft im Parkett war, wie sich denken lässt, voller Erwartung. Der Organist schlug den Takt und winkte dem Neffe anzufangen. Und der Neffe schaute auch einen Augenblick lang durch seine große Brillengläser in die Note, sodass man schon das Füßliche zu erwarten gewillt war und ich erleichtert aufatmete. Als der plötzlich einen ganz gräulichen, jämmerlichen Ton ausstieß. Nur der Organist schrie dem verzweifelt zu: Zwei Töne tiefer, wertester, tiefer. C müssen Sie singen, C. Statt aber C zu singen, zog der Neffe einen seiner schwarzen Lackschuhe ab und warf ihn dem Organist an den Kopf, dass der Puder von dessen Haar nur so rumgeflogen ist. Als ich das sah, da dachte ich: Donnerwetter, jetzt hat er wieder seine körperliche Zufälle. Ich sprang sogleich hinzu, nicht, und packte ihn am Hals und band ihm das Tuch so ein bisschen leichter. Aber dadurch wurde es nur noch schlimmer mit dem jungen Mann. Jetzt sprach er auf einmal gar nicht mehr Deutsch, sondern eine äußerst sonderbare Sprache, die niemand verstand und kein Mensch je gehört hat, selbst der Doktor nicht, und machte große Sprünge auf dem Podium. Nur in meiner Verzweiflung über diese unangenehme Störung fasste ich daher den Entschluss, dem jungen Mann, dem etwas ganz Besonderes zugestoßen sein musste, des Halstuch vollends abzulösen. Blieb aber vor Entsetzen wie erstarrt stehe, als ich dies getan hatte. Tja, wer könnte meinen Schrecken beschreiben? Ich sage Ihnen, ich empfinde ihn heute noch, als ich statt menschlicher Haut und Farbe den Hals des jungen Mannes ein dunkelbraunes Fell umgeben sah. Aber er ließ mir zum Entsetzen gar nicht viel Zeit, indem er dieses noch vergrößerte und sein Spring noch höher und noch sonderbarer fortsetzte und mitten in das Publikum hinein. Er fuhr sich mit dem glasierten Handschuh ins Haar und schleuderte mir eine Perücke ins Gesicht. Und auf seinem Haupt kam nun das gleiche braune Fell wie auf dem Hals zum Vorschein. Ich kann Ihnen sagen, er setzte über Tisch und über die Stiel, warf die Notenpulte um, zertrat die Geige und Klarinette und erschien also als wie ein Rasender. Fanken, rief ich außer mir. Ei, Fanken doch, der ist von Sinne, Fanken. Ja, das war aber eine schwierige Sache, denn er hatte nun auch sein Handschuh abgezogen und zeigte Nägel an der Hand, mit welcher er den Leuten ins Gesicht fuhr und sie jämmerlich zerkratzte. Ach, endlich, ja, da gelang es einem mutigen Jäger, seiner habhaft zu werden. Nun, der presst ihm dann die lange Arme zusammen, sodass der Neffe nur noch mit der Fiese zappelte und mit heiserer Stimme lachte und schrie. Inzwischen hatten sich die Leute rundherum um ihn versammelt und betrachteten den sonderbaren jungen Herrn, der jetzt gar nicht mehr aussah wie ein Mensch. Aber ein gelehrter Herr aus der Nachbarschaft, der ein bedeutendes Naturalienkabinett und allerlei so ausgestopftes Getier besitzt, trat näher und betrachtete ihn genau. Mein Gott, verehrte Herren und Damen, wie bringen Sie nur dieses Tier in honette Gesellschaft? Das ist ja ein Affe. Was? Ja, der Homo troglodytes Linnaei. Das ist doch wunderbar. Bitte, ich gebe Ihnen sogleich 6 Taler für ihn, wenn Sie ihn mir ablassen. Und melde ihn aus für mein Kabinett. Was? Ein Affe? Was, ein Orang-Utan in unserer Gesellschaft? Ist der junge Fremde ein ganz gewöhnlicher Affe? Immerhin ein schönes Exemplar. Mithin also kein ganz gewöhnlicher Affe. Ja, eigentlich ist es denn möglich. Hat er mir nicht auch 2 Gedichte vorgelesen? Ja. Ich glaube ja nicht, wie jeder andere Mensch bei uns Mittag gegessen hat. Ja, und bei uns hat er Kaffee getrunken, mit meinem Mann gesprochen und geraucht. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Hat er nicht mit unserem Felsenkeller Kiesel geschoben und über Politik gestritten, wie unser eine? Und hat er nicht getanzt auf unsere Bälle? Das ist ein Wunder im umgekehrten Sinn. Ach, eine Zauberei. Nein, unreine, meine Lieben. Zauberei und teuflischer Spuk. Ja. Gucke Sie mal da. Ja. Hier, in diesem Halstuch, das wo ich ihm selber abgenommen habe, steckt der ganze Zauber, der ihn in unsere Augen liebenswürdig machte. Das ist nichts wie ein breiter Streifen Pergaments mit allerlei wunderliche Zeichen beschrieben. Ja, ich glaube gar... Ich weiß es nicht. Es ist Lateinisch. Ja, Lateinisch. Kann das niemand hier lesen? Doktor, Sie vielleicht. Ja. Ja, Lateinisch ist es nicht. Also nicht. Mitnichten. Es sind nur lateinische Buchstaben. Und es heißt, der Affe sehr possierlich ist, zumal wenn... Er vom Apfel frisst. Also, ja, lang ist mir auch. Also, ich darf ihm auch etwas sagen. Das muss ich jetzt exemplarisch bestraft werden. Ja, genau richtig, hat er ihm gesagt. Der Bürgermeister war derselben Meinung und machte sich sogleich auf den Weg zu dem Fremden, der ein Zauberer sein musste, und 6 Stadtsoldaten trugen den Affen. Denn der Fremde sollte sofort ins Verhör genommen werden. Sie kamen, umgeben von einer ungeheuren Anzahl Menschen, an das Haus. Denn jedermann wollte sehen, wie sich die Sache weiterbegeben würde. Man pochte an das Haus und zog die Glocke. Aber vergeblich. Niemand zeigte sich. Da ließ der Bürgermeister in seiner Wut die Türe einschlagen und begab sich hierauf in das Zimmer des Fremden. Aber dort war nichts zu sehen als allerlei alter Hausrat. Der Fremde selbst war nicht zu finden. Auf seinem Schreibtisch aber lag ein großer versiegelter Brief. An den Bürgermeister überschrieben, den dieser auch sogleich öffnete. Er las: Meine lieben Grünwieseler, wenn ihr dies leset, bin ich nicht mehr in eurem Städtchen. Und ihr werdet dann längst erfahren haben, wes Standes und Vaterlandes mein lieber Neffe ist. Nehmt den Scherz, den ich mir mit euch erlaubte, als eine gute Lehre auf, einen Fremden, der für sich leben will, nicht in eure Gesellschaft zu nötigen. Ich selbst fühle mich zu gut, um euer ewiges Klatschen. Na, das ist doch die Höhe. Eure schlechten Sitten und euer lächerliches Wesen zu teilen. Darum erzog ich einen jungen Orang-Utan, den ihr als meinen Stellvertreter so lieb gewonnen habt. Lebet wohl und benütze diese Lehre nach Kräften. Der Affe, welcher so lange die Rolle eines jungen Herrn gespielt hatte, wurde bald darauf dem gelehrten Mann, der ein Naturalienkabinett besaß, überantwortet. Dieser lässt ihn auf seinem Hof umhergehen, füttert ihn und zeigt ihn als Seltenheit jedem Fremden. Die Grünwieseler schämten sich nicht wenig vor dem ganzen Land. Und ihr einziger Trost ist heute noch, dass dies alles eben doch mit unnatürlichen Dingen zugegangen sei. NDR 3 Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie Der junge Engländer, Novelle von Wilhelm Hauff. Für den Funk bearbeitet von Günther Eich. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1956. Die Sprecher waren Günther Dockerill, Friedel Mumme, Effi Gotthardt, Kurt Erhardt, Günther Neuze, Karl-Heinz Wurzel, Hans Luthar, Rolf Beusen, Hans Müller und Max Dümenil. Regie Hans Rosenhauer.